du mich herzlos vertreibe mir, doch schon so lange ich liebte dich, hab dir zur Freude begleitet dich. Jugendliebe war meine Freude und Jugendliebe mein Herz aus Gold. Für alle Zeiten im Herzen bliebe mir nichts als meine Jugendliebe. War stets bereit für deine Hand, all deinen Wünschen war ich Garant. Kämpft um Leben und Land für dich, dein Liebe und Wohlwollen erhoffte ich. Jugendliebe war meine Freud und Jugendliebe mein Herz aus Gold. Für alle Zeiten im Herzen bliebe mir nichts als meine Jugendliebe. Dein Schwur du brachst, so wie mein Herz. Warum nur sag, hast du mich entzückt? Mein Herz verbleibt im tiefen Schmerz, gefangen nun allein zurück. Jugendliebe war meine Freud und Jugendliebe mein Herz aus Gold. Für alle Zeiten im Herzen bliebe mir nichts als meine Jugendliebe.